Kundgabe 1421. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.05.1940. Demut. Streiter Gottes. Gottes Wege. Schnitter. Die sich in Demut beugen vor dem Herrn, werden von ihm angenommen, denn er teilet seine Gnade aus denen, die sich ihm unterwerfen. Und er neiget sich ihnen liebevoll zu. Er höret das Gebet der Bedrängten, er höret die Seufzer der Betrübten, und er will sie befreien aus ihrer Not. Denn ein gläubiges, demütiges Herz erreget sein Wohlgefallen, und also erhöret er sein Flehen. Amen. Des Herrn Wege sind wunderbar. Er lenkt die Herzen, die für ihn schlagen, zueinander. Und so sie in inniger Liebe verbunden sind, erleuchtet er ihren Geist und ist mitten unter ihnen. Sie werden in der Wahrheit stehen, sie werden das Licht erkennen, das ihnen leuchtet. Sie werden den Herrn spüren in ihrer Nähe, und ihre Herzen werden jubeln und frohlocken, ob des sichtbaren Gnadenbeweises göttlicher Liebe. Denn sie erkennen ihn als solchen und sind erfüllt von göttlicher Kraft. Und was sie tun und reden, trägt göttlichen Willen in sich. Es erkennt die Seele die Führung Gottes, und bereitwillig gibt sie sich in seinen Schutz. Und nun darf sie nimmer fürchten, dem Willen Gottes nicht gerecht werden zu können. Denn mit der Erkenntnis geht ihr auch die Kraft zu, und spielend überwindet sie alle Hindernisse. Und der Herr will dies also, dass ihr euch findet, die ihr gleichen Geistes seid. Er will, dass ihr einander Stütze seid, dass ihr euch im Glauben miteinander verbindet. Er will, dass ihr zusammensteht wider den Feind und kämpft im Geist des Herrn. Denn er braucht willige Streiter. Er braucht ihm ergebene Menschen, denen die Lehre Christi nicht nur Form, sondern inneres Erleben bedeutet. Er braucht liebe und dienstwillige Erdenkinder, die einander beistehen in dem schweren Kampf, den die Welt euch noch ansagen wird. Und er stellt sich selbst sein Heer zusammen, und es wird seine kleine Schar erfolgreich kämpfen für den Herrn, denn sie kämpfen mit Gott und für Gott. Es ist die Macht Gottes wahrlich groß genug, um den Feind besiegen zu können. Doch es muss die Zeit der Reife gekommen sein, bevor die Schnitter an ihre Arbeit gehen können. Und also solltet ihr euch vorbereiten auf die Zeit, wo der Herr euch benötigt, auf das zur Zeit der Ernte für ihn bereit ist alles, was ihm dienen will. Denn es werden wahrlich viele Schnitter benötigt, doch so Gott selbst die Arbeit lenkt und leitet, wird sie bewältigt werden von dem dienen wollenden Erdenkind zur Ehre Gottes. Amen.